Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, 1789, Weimar, Neujahr, 1789. Ich muss euch doch auch ein schönes neues Jahr wünschen, aber für jetzt nur in Prosa verlängere euch der Himmel das, was ihr bisher Gutes genossen habt, und helfe euch vom Schlimmen. Mit 1788 hat meine bisherige weltbürgerische Lebensart ein Ende, und ich werde in diesem als ein unnützer Diener des Staats erscheinen. Bertuch geht eben von mir und hat meinen Mut durch eine sehr tröstliche Dienstleistung aufgerichtet. Er will mir einen Verleger, der Solvendo ist und über den er ganz zu disponieren hat, für die Entreprise mit den Memoirs schaffen und verspricht mir, dass mir der Bogen mit einem Karolin bezahlt werden soll, doch unter der Bedingung, dass ich meinen Namen zu dem Werke setze und jeden Band mit einer eigenen historischen Abhandlung noch versehe. Dieses Unternehmen sichert mir bei dieser neuen Karriere meine Existenz hinlänglich und ohne mir viel Zeit wegzunehmen. Mit 3 Stunden des Tages habe ich alles abgetan, wovon ich lebe. Mit den übrigen 9 kann ich, wie ich hoffe, vollkommen für das Studium der Geschichte und die Vorbereitung zu den Kollegien ausreichen. Zugleich ist die Übersetzung der Memoirs nicht von meinem Plane entlegen und ich lebe eo ipso umso mehr in der Geschichte. Hast du nun Lust, mir auch zuweilen einen Beitrag zu geben, so kannst du dich immer darauf richten. Nur tust du mir einen großen Dienst, wenn du englische Memoirs wählst. Als solche, die auch in meinem Plane begriffen sind und denen ich für jetzt selbst nicht gewachsen bin. Das Hauptgesetz dabei ist, das Original auf 3/5 wenigstens in der Übersetzung zu reduzieren, eine fließende Sprache und zuweilen eine kleine Nachhilfe, wenn der Text ermattet. Diese Woche habe ich fast nichts getan als Schmidts Geschichte der Deutschen vorgenommen und Pütters Grundriss der deutschen Staatsverfassung, welcher letztere besonders meinen ganzen Beifall hat. Besonders muss sich ihr ganzer Wert alsdann erst ergeben, wenn man durch eine gründliche Geschichte des Deutschen Reichs im Detail bereits in den Stand gesetzt ist, diese Resultate gleichsam selbst daraus zu ziehen und solche also im Pütterschen Buche nur rekapituliert. Das Ganze ist ein sehr klar auseinandergesetztes Gemälde aller allmähligen Fortschritte, welche jede politische und geistliche Macht im Laufe der Geschichte in Deutschland getan hat. Schmidt ist unendlich schätzbar durch die Menge der Quellen, die er benutzt hat, und in seiner Zusammenstellung ist kritische Prüfung, aber er verliert durch seine befangene parteiische Darstellung wieder sehr. Im Ganzen freue ich mich doch auf dieses unendliche Feld, das durchzuwandern ist, und die deutsche Geschichte besonders will ich in der Folge ganz aus ihren Quellen studieren. Den 5. Jänner. Ich wurde neulich verhindert, diesen Brief fortzusetzen, und heute erhalte ich den deinigen. Was deine Auszüge aus Gibbons Geschichte betrifft, so habe ich seitdem Wieland nicht gesehen, teils bin ich nicht ausgegangen, teils schreckte mich seine todkranke Mutter, die jetzt auch begraben ist, sein Haus zu besuchen. Erhalte ich noch vor Absendung dieses Briefes eine schriftliche Erklärung von ihm, so leg ich sie bei. Auf alle Fälle kannst du fortfahren, denn diese Aufsätze werden in jedem Journale willkommen sein. Dein Fleiß entzückt mich, und die Lust, die du jetzt zum Arbeiten hast, wird einen sehr heilsamen Einfluss auf das Arbeiten selbst haben. Es wird wenig Nachdenkens kosten, um dich für den Merkur zu engagieren. Ein einziger kurzer, runder Aufsatz, womit du bei Wieland debütierst, wird dies entscheiden. Lass dir diesen so bald als möglich empfohlen sein. Deine Abhandlung in der Thalia gebe ich ihm sogleich, wenn sie heraus ist, zum Lesen. Gegen ihn schreiben darfst du kecklich, da du es gewiss mit Bescheidenheit tun wirst, doch um sicherer zu gehen, wär's gut, wenn du erst, weil ich gewisse Nuancen in seinem Charakter besser kenne, den Aufsatz durch meine Hände gehen ließest. Mein Gedicht ist noch nicht fortgeschickt, du erhältst es noch schriftlich. Über mein Professor werden sollst du, wie ich hoffe, schon noch mit mir einig werden. Die Erklärung, die du willst, dass ich geben soll, ist so ziemlich schon geschehen und wird noch deutlicher geschehen. Das Reelle an der Sache ist, dass ich 1-2 Jahre dadurch hineingehetzt werde, die Geschichte zu studieren und sogleich in akademischem Vortrag zu verarbeiten. Es liegt mir alles daran, binnen 2 Jahren zu einer Besoldung zu gelangen, die mich ganz in Ansehung meiner Subsistenz sichert und einen gründlichen Fonds zur Tilgung meiner Schulden gibt. Diese letztern verbittern mir das Leben, und bei dieser Seelenlage ist es ganz und gar um schriftstellerische Tätigkeit getan. Ich machte nach Ruhe, nach Freiheit, und nur der jetzige Schritt konnte mich dazu führen. Du weißt nicht, wie Professoren von Namen jetzt gesucht werden und meistens mit sehr ansehnlichen Bedingungen. Mir kann es in einigen Jahren schlechterdings nicht fehlen, und dann erst fange ich an zu sein. Meine jetzige Lage verzehrte mein ganzes Wesen, und ich hätte sie nicht länger ertragen. Lebe wohl, nächstens ein weiteres. Grüße alle herzlich, dein S.